Am Mikrofon Nicolette Rilling. Das Thema: Rechtsradikale mischen das Emsland auf. Vor allem in Meppen toben sich Neonazis und Skinheads aus. Gewalt bestimmt den Konflikt.